Erster Frühjahr gab es Richter im Land. Es gab kein Essen. Ein Mann aus Bethlehem ging nach Moab. Er nahm seine Frau und zwei Söhne mit. Zweiter der Mann hieß Elimelech. Seine Frau hieß Nemi. Die Söhne hießen Machlon und Kiljon. Sie blieben in Moab. Dritter dann starb Elimelech. Nemi blieb mit ihren zwei Söhnen allein. Vierter die Söhne heirateten Frauen aus Moab. Sie hießen Orpa und Ruth. Sie lebten dort 10 Jahre. Fünfter dann starben auch Machlon und Kiljon. Nemi war nun ganz allein ohne Mann und Kinder. Sechster Nemi hörte, Gott gibt den Menschen in Bethlehem wieder Brot. Sie wollte mit ihren Schwiegertöchtern nach Hause gehen. Siebter sie verließ den Ort in Moab. Sie ging mit den zwei Frauen zurück nach Juda. Achter Nemi sagte, geht zurück zu euren Müttern. Ihr wart gut zu mir. Gott soll gut zu euch sein. Neunter Gott soll euch neue Ehemänner geben. Dann küsste sie die Frauen. Alle weinten laut. Zehnter die Frauen sagten, nein. Wir gehen mit dir zu deinem Volk. Elfter Nemi sagte, geht zurück, meine Töchter. Ich kann keine Söhne mehr bekommen. Ich habe keine Männer für euch. Zwölfter geht nach Hause. Ich bin zu alt für einen Mann. Ich bekomme keine Kinder mehr. Dreizehnter wollt ihr warten, bis Kinder groß sind? Nein. Gott hat mein Leben schwer gemacht. Das tut mir leid für euch. Vierzehnter sie weinten wieder laut. Orpa küsste Nemi und ging weg. Aber Ruth blieb fest bei Nemi. Fünfzehnter Nemi sagte, deine Schwägerin geht zurück zu ihrem Volk. Geh auch nach Hause. Sechzehnter Ruth sagte, bitte schick mich nicht weg. Wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Siebzehnter wo du stirbst, da sterbe ich auch. Dort will ich mein Grab haben. Nur der Tod trennt uns. Achtzehnter Nemi sah, Ruth wollte unbedingt mitkommen. Da sagte sie nichts mehr. Neunzehnter sie gingen zusammen nach Bethlehem. Die Leute in der Stadt waren überrascht. Sie fragten, ist das Nemi? Zwanzigster sie sagte, nennt mich nicht Nemi. Nennt mich Mara. Gott hat mir viel Schmerz gegeben. 21. Ich ging mit viel weg. Aber Gott bringt mich leer zurück. Er war gegen mich. 22. So kamen Nemi und Ruth aus Moab zurück. Sie kamen zur Erntezeit nach Bethlehem.